Der Generaldirektor der GmbH Alma Gesto in Russland und der Ratsvorsitzende der GmbH Jinhua Group in China widmeten dem Genossen Kim Jong-un Geschenke. Die Geschenke wurden den außerordentlichen und bevollmächtigten Botschaftern der TVRK in Russland und China übergeben.